B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Scharfe Konsequenz. Polen verhängt Sanktionen gegen Weißrussland. Strahlende Zukunft. Frankreich bleibt Atomland. Schallende Ohrfeige. Human Rights Watch tadelt EU. Sowie schließlich ungleicher Kampf. Terroranschlag offenbart Russlands Verwundbarkeit. Die Zahl ernstzunehmender Freunde kann der Mann mittlerweile vermutlich an den Fingern einer Hand abzählen. Bei der jüngsten Amtseinführungszeremonie von Alexander Lukaschenko blieben viele Gäste aus dem Ausland ostentativ einfach weg. Die Art und Weise, wie sich der Staats- und Regierungschef in Weißrussland immer wieder auf den Präsidentenstuhl hieven lässt, ist selbst den größten Opportunisten, auch im Westen, mittlerweile ein Gräuel. Doch anstatt darüber nachzudenken, warum die Freunde so rar werden, geht Lukaschenko lieber in die Offensive, beschuldigt Deutschland und Polen, Weißrussland politisch zu unterminieren, kurzum an seinem Stuhl ganz kräftig zu sägen. Berlin reagierte empört, auch Warschau war ob der absurden Vorwürfe nicht wirklich amüsiert und machte kurzen Prozess. Ludka Kaczmierczak über polnische Reaktionen auf politische Angriffe des ungeliebten Nachbarn. Ohne es an die große Glocke zu hängen, erließ die Warschauer Regierung ein Einreiseverbot für Alexander Lukaschenko und weitere Politiker, Beamte, Polizisten und Juristen aus dem Nachbarland. Die Sanktionen treffen nicht die weißrussische Bevölkerung, rechtfertigte Polens Chefdiplomat Radosław Sikorski die Entscheidung, sondern ein Regime, das seine Kritiker mundtot machen wolle. Wenn die Lage sich verbessert, werden wir den Dialog wieder aufnehmen und unsere Zusammenarbeit anbieten. Wenn es um die politischen Häftlinge geht, müssen wir die weißrussische Gesellschaft unterstützen und gleichzeitig dem Regime schmerzhaft klar machen, wie wir darüber denken. Lukaschenko hatte Deutschland und Polen zuletzt beschuldigt, einen Staatsstreich gegen ihn geplant zu haben. Von haltlosen Vorwürfen sprach daraufhin Guido Westerwelle und Sikorski-Sprecher Marcin Bosacki äußerte sich ebenso verständnislos. Wir halten diese Vorwürfe für absurd. Die Regierung in Weißrussland muss wissen, dass es keine normalen Beziehungen zwischen unseren Ländern geben wird, solange der Staat nicht alle politischen Gefangenen freilässt. Ohne ein Ende der Repressalien wird sich weder das Verhältnis Weißrusslands zu uns noch zur EU normalisieren. In Polen suchen immer häufiger vor allem junge Weißrussen Zuflucht, die in ihrem Heimatland als Oppositionelle drangsaliert werden. Sie berichten über willkürliche Festnahmen, ein brutales Vorgehen der Polizei, Fehlurteile der Justiz und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Ich bin nach Polen gekommen, um mich nach meiner Haft von der Diktatur zu erholen und um Freiheit und Demokratie zu spüren. Ich wollte einfach nicht in Weißrussland studieren, weil ich keine Lust auf Fächer wie Ideologie habe. Das ist ein Fach über Lukaschenko, wie groß und wie mächtig er ist und darüber, dass in Weißrussland alles super ist. Ich habe an großen Demonstrationen teilgenommen und wurde deshalb dreimal von der Polizei festgenommen. Dann hat der Rektor der Uni mich zu sich gebeten und jetzt habe ich keine Chance mehr, eine Prüfung oder ein Examen abzulegen. Das geht nicht. Zu den Verfolgten in Weißrussland gehören immer wieder auch Angehörige der großen polnischen Minderheit. Diese ist vor allem im Westen des Landes stark vertreten und politisch engagiert. Vor den letzten Kommunalwahlen ließ Lukaschenko 50 dieser regierungskritischen Oppositionellen mit polnischen Wurzeln ins Gefängnis stecken. Ihre Versammlungsstätte wurde kurzerhand geschlossen. Wenn die EU-Außenminister am Ende dieses Monats über mögliche Maßnahmen gegen Lukaschenko beraten, wird sich daher vor allem Polen für scharfe Sanktionen aussprechen. Nicht nur in Deutschland wird die Photovoltaikförderung gekürzt. Auch in Frankreich stehen die hohen Subventionen für Solarenergie seit Monaten in der Kritik. Seit Jahresbeginn greifen jetzt neue Regelungen. Die Einspeisetarife für Sonnenstrom wurden reduziert. Die Fördermittel für Dachanlagen sind radikal gekürzt worden. In den vergangenen Jahren hatte es in Frankreich wegen der hohen Zuschüsse einen wahren Boom von Solaranlagen gegeben. Trotzdem liegt Frankreich bei den erneuerbaren Energien im europäischen Vergleich weit zurück. Ann-Christine Heckmann über das Atomland Frankreich und seine Schwierigkeiten, hier umzudenken. Das Atomland sollte öko werden. Nicolas Sarkozy hatte sich nach seiner Wahl 2007 zum Staatspräsidenten viel vorgenommen, auch in der Umweltpolitik. Grüne Energien hatten im Atomland Frankreich bis dahin kaum eine Rolle gespielt. Für Sarkozy gab es also einiges nachzuholen. Er berief eine Umweltkonferenz ein, mit dem Ziel, mehr regenerative Energien in Frankreich zu fördern. Der ehrgeizige Präsident hatte eine große Vision. Nous allons devenir leader dans les énergies renouvelables. Wir werden Leader bei den erneuerbaren Energien werden, genauso wie wir jetzt Leader in der Atomenergie sind. Es ist nicht das eine oder das andere, es ist das eine und das andere. Frankreich investierte massiv vor allem in Sonnenkraft und Windenergie. Die grüne Wende war eingeleitet. Rund 3 Jahre später ist das Ergebnis unterm Strich dürftig. Von den bei der großen Umweltkonferenz beschlossenen Maßnahmen ist gerade mal jede fünfte umgesetzt worden. Für Umweltschützer Olivier Louchard ist die Bilanz eindeutig. Die vor 3 Jahren angekündigte grüne Revolution habe es nicht gegeben, sagt Louchard. Derzeit decken die erneuerbaren Energien nur knapp 15% des französischen Energiebedarfs. Damit liegt Frankreich unter dem europäischen Schnitt. Die EU-Vorgabe, bis zum Jahr 2020 mindestens 20% am gesamten Energieverbrauch aus regenerativen Energien zu beziehen, wird nicht einfach zu erreichen sein. Frankreich hatte sogar 23% angestrebt. Der Rückstand Frankreichs sei enorm, klagt der grünen Europaabgeordnete Yannick Jadot. La réalité, c'est qu'on perd les matchs les uns après les autres. Wir verlieren ein Spiel nach dem anderen. So sieht die Realität aus. Im Bereich der regenerativen Energien haben die anderen EU-Länder einen riesigen Vorsprung. In Deutschland zum Beispiel gibt es heute schon genauso viele Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien wie in der Automobilproduktion. Dans l'industrie de la construction automobile. In Frankreich wird erst seit 3 Jahren ernsthaft in die Sonnenenergie investiert. Seitdem haben die großzügigen staatlichen Fördergelder zu einem Boom von Photovoltaikanlagen geführt, auch bei Privatleuten. 2009 hatten sich die Anträge gegenüber dem Vorjahr um das 50-fache erhöht. Aber das sonnenverwöhnte Frankreich hinkt trotzdem noch hinterher. Es liegt weit abgeschlagen hinter Deutschland, Spanien und Italien. Jetzt hat die französische Regierung die Solarinvestitionen drastisch gekürzt, sowohl die Fördergelder für Hauseigentümer als auch den Ankaufspreis für Sonnenstrom. Denn die Regierung befürchtet ein Ausufern der Förderkosten. Der Nationale Verband für regenerative Energien kritisiert einen Rückschritt und verweist auf den wirtschaftlichen Aspekt. Wir beschweren uns in Frankreich ständig darüber, dass wir keine Arbeitsplätze in der Industrie haben. Jetzt, wo wir eine Branche haben, die Jobs schafft, versuchen wir sie niederzumachen. Es gibt viele Abgeordnete, parteiübergreifend, die denken, das reicht jetzt. Streit gibt es derzeit auch um die Zukunft der Windkraft in Frankreich. Sie deckt weniger als 2% des Strombedarfs ab. Trotz der mehr als 1000 Küstenkilometern gibt es keine einzige Offshore-Windanlage. Die Regierung hat die Gesetzgebung für Windkraft verschärft. Die Anlagen dürfen nur noch in bestimmten Bereichen in sogenannten grünen Zonen errichtet werden, die nur rund 10% der gesamten Landesfläche ausmachen. Außerdem sind nur noch Windparks erlaubt, die aus mindestens 5 Rädern bestehen. Umweltorganisationen werfen der Regierung vor, Windenergie zu verhindern statt zu fördern. Wenn die Gesetze wirklich so bleiben, bedeutet das das Ende der Windkraft in Frankreich. Und unser Rückstand auf Länder wie Deutschland, Dänemark oder Spanien wird sich noch weiter verstärken. Die französische Regierung hat jetzt angekündigt, der Windkraft einen Schub zu geben. Vor der Atlantikküste und dem Ärmelkanal sollen mehrere Offshore-Anlagen entstehen. Die Planungen ziehen sich aber seit Monaten hin. Unstrittig ist dagegen das einzige Gezeitenkraftwerk Frankreichs in der Nähe von Saint-Malo in der Bretagne. Es ist seit den späten 60ern in Betrieb und von seiner Leistung her weltweit einzigartig. Seit dem Erdölschock in den 70ern hatte Frankreich verstärkt auf Atomenergie gesetzt. 58 Atomkraftwerke gibt es mittlerweile und ein neuer Reaktor soll nächstes Jahr dazukommen. Frankreich setzt weiter auf Kernkraft. Für die Verbraucher bedeutet das günstigen Strom. Fragt man den Präsidentenberater und Areva-Vorstand François Scheer nach der Zukunft der Kernenergie, fällt seine Antwort eindeutig aus. Dass die Kernenergie eine Zukunftsenergie ist, davon bin ich sehr überzeugt. Denn die regenerativen Energien stehen nicht rund um die Uhr verlässlich zur Verfügung, die Kernenergie dagegen schon. Sie sichert kontinuierlich die Stromversorgung. Deshalb bin ich sicher, dass wir ohne Atomenergie nicht auskommen. On ne pourra pas faire l'impasse sur l'énergie nucléaire. Islam Karimov ist nicht unbedingt ein Politiker, den man im Westen einen guten Freund nennt. Kein Wunder, wird dem usbekischen Staatschef unter anderem vorgeworfen, am Massaker in der Stadt Andijan beteiligt gewesen zu sein. Ein Verbrechen, das 2005 stattfand und bei dem es Hunderte von Toten gab. Die EU hatte nach den Vorfällen scharfe Sanktionen gegen das Land verhängt, darunter Einreiseverbote für Funktionäre und ein Waffenembargo. Beachtliche Maßnahmen, die wenig später allerdings schrittweise wieder aufgehoben wurden. Mittlerweile redet man sogar wieder miteinander. So zum Beispiel vor kurzem, als Karimov in Brüssel bei Kommissionspräsidenten Barroso mal schnell vorbeischaute. Wobei Barroso großen Wert darauf legte, dass er den Usbeken nicht eingeladen hatte. Das Treffen sei ganz alleine auf Initiative Karimovs zustande gekommen. Aber nachdem er schon mal da war, da wurde eben auch über bessere Zusammenarbeit in der Energiepolitik zum Beispiel geplaudert. Für die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ein weiterer Beweis dafür, dass der Westen und hier insbesondere die EU mit Diktatoren dieser Welt viel zu lax umgeht. Das war auch das Fazit des kurz zuvor veröffentlichten Berichts. Andreas Reuter über den Respekt von Menschenrechten in Theorie und Praxis. Mit den Menschenrechten steht es nicht zum Besten. Das ist die traurige, wenn auch nicht überraschende Botschaft aus dem Jahresbericht von Human Rights Watch. Was der Menschenrechtsorganisation aber zunehmend Sorgen bereitet, das ist die Reaktion des Westens darauf, insbesondere die Reaktion der EU. Kaum ein Diktator ist so schlimm, kein Regime zu repressiv, als dass es die Europäer nicht mit einem Schmusekurs versuchten, dem Prinzip des formellen Dialogs und der Zusammenarbeit. Für die Menschenrechte werde damit aber kaum etwas erreicht, beklagt Kenneth Roth, der Geschäftsführer von Human Rights Watch. Denn die Regierung, die die Menschenrechte verletzt, liebt diese Art des Dialogs. Das ist eine großartige Art, um sicherzustellen, dass Menschenrechtsangelegenheiten nur hinter verschlossenen Türen besprochen werden. Das hält die Angelegenheit fern von den Ministerien, die tatsächlich an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, außerhalb des Rampenlichts und fern von jeder Form des öffentlichen Drucks, so Kenneth Roth. Manchmal aber müsse eben doch solch ein Druck auf Diktatoren und Despoten ausgeübt werden. Oder wenn man mit ihnen in diesen ritualisierten Dialog eintrete, dann nur mit klaren Vorgaben und Zielen, was die so hofierten Regimes tun müssten, welche Verstöße gegen die Grundrechte abgestellt werden müssten. Sonst seien diese Gesprächsforen kaum mehr als ein Alibi, eine Veranstaltung fürs heimische Publikum. Man stellt sich eigentlich nicht dafür ein, etwas zu verändern, sondern eher sich zu Hause zu legitimieren, zu sagen, wir tun doch was. So Lotte Leicht von Human Rights Watch. So eine Scharade dürften die Menschen ihren Regierungen nicht länger durchgehen lassen, fordert die Organisation. Und die Europäer dürften sich auch nicht erst zur Freiheit bekennen, wenn das Volk die Diktatoren schon selbst erfolgreich gestürzt habe. Peinlich nennt Lotte Leicht die Rolle der EU im Fall Tunesiens und seiner Nachbarn. Seit langem hat der EU nicht den Mut gehabt, um ganz öffentlich die Verhältnisse in diesen Ländern selbst anzusprechen. Und dann ist es natürlich gut, dass das jetzt spät sich verändert. Aber wenn man dann jetzt den Mut findet, endlich sich auf der Seite von Demokratie und Menschenrechts zu stellen, dann okay, aber dann nicht nur in Tunesien, dann eben auch anderswo. Auch gegenüber China sei Feigheit in Menschenrechtsfragen nicht angebracht, sagte Geschäftsführer Kenneth Roth. Beim jüngsten Besuch von Staatschef Hu Jintao in Washington habe Präsident Obama die Menschenrechte vergleichsweise offen angesprochen, so Roth. Und den Dialog mit China habe das auch nicht beendet. Die mutmaßlichen Täter waren schnell ausgemacht, zumindest ihre Herkunft. Was in Russland aber auch niemanden überrascht. Wenn es Terroranschläge in dem Land gibt, dann werden die Schuldigen sehr schnell im kaukasischen Umfeld vermutet. So auch bei dem jüngsten Bombenanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo. Die Herren in Kreml reagierten wie immer entsetzt und die Schuld bei allen anderen suchend, nur nicht in den eigenen Reihen. Das hat mindestens genauso Methode wie eben jene Terroranschläge organisiert und verübt von Menschen, die in Putin, Medvedev, ja dem russischen System, den Feind schlechthin sehen. Christine Hammel über die Hintergründe der russischen Verwundbarkeit. Der Krieg ist wieder zurückgekehrt in die russische Hauptstadt. Eine Zeit lang hatte es für die Welt ganz so ausgesehen, als hätte sich die Lage im Nordkaukasus entspannt. Von den täglichen Meldungen über Schießereien, Gefechte, Explosionen und Entführungen in Tschetschenien, Inguschetien oder Dagestan nahm kaum einer Notiz, selbst in Restrussland. In den Augen der meisten Menschen ist der Kaukasus ohnehin Feindesland. Politologen sprechen mittlerweile vom inneren Ausland. Eine fatale Entfremdung. Die Journalistin Julia Latinina, die für die regimekritische Zeitung Novaya Gazeta berichtet, skizziert einen mörderischen Alltag. Wir haben es mit zwei Gesichtern der Regierung in Russland zu tun. Die Unterschiede sind erschreckend. Hier in Moskau haben wir so gesehen ja noch eine ganz anständige Regierung. Im Nordkaukasus aber haben wir eine Situation, in der Hunderte von Menschen verschwinden und gefoltert werden. Viele Misshandlungen und Todesfälle gehen auf das Konto der föderalen Kräfte. Es herrscht komplette Willkür und eine alles durchdringende Atmosphäre der Angst. Denn Journalisten müssen nicht etwa befürchten, dass sie ihre Arbeit verlieren. Sie und ihre Verwandten müssen damit rechnen, ermordet zu werden, auf höchst brutale Art und Weise. Eine Gewaltspirale, in der die Geheimdienste eine Rolle spielen, Militär und Miliz, Clans sowie die nordkaukasischen Eliten. In Tschetschenien schloss Wladimir Putin für ein bisschen Ruhe und Frieden einen Teufelspakt mit Ramzan Kadyrov. Der Präsident der tschetschenischen Teilrepublik ließ das Land, das in zwei Kriegen zurück ins Mittelalter gebombt worden war, wieder auferstehen und baute in Grosny gleich mal die größte europäische Moschee. Einen Großteil der Aufständischen holte er aus den Bergen und Wäldern zurück und neutralisierte sie, indem er sie in seine Privatarmee aufnahm. Putin bedankte sich für die fadenscheinige Beruhigung der Lage, indem er Kadyrov in Tschetschenien freie Hand ließ. Das räche sich auf lange Sicht, prognostiziert Alexei Malaschenko, der Kaukasus-Experte des Moskauer Carnegie Center. Во-первых, он диктатор. Говорить о том, что там существуют какие-то в нормальном смысле слова права человека. Рамзан Кадиров ist ein Diktator. Über Menschenrechte muss man im Zusammenhang mit seinem Namen gar nicht erst reden. Alles in Tschetschenien hängt von Kadyrov ab. Er hält alle Macht in seinen Händen, genauso wie Stalin. Kadyrov war aber auch ein Gangster und ist in zahlreiche Morde verstrickt. Er hat seine Politik mit brutalsten Mitteln durchgesetzt. Die Zahl seiner Feinde ist daher groß. In Tschetschenien ist daher noch nichts entschieden. Da kommen noch ungeheure Schwierigkeiten auf uns zu. Vor allem, wenn man die Unruhe im ganzen Nordkaukasus hinzurechnet, in Dagestan und Ingushetien, wo jeden Tag Menschen ermordet werden. Präsident Dmitri Medvedev hatte vor genau einem Jahr eine Kurskorrektur in der russischen Kaukasuspolitik eingeleitet, als er die nordkaukasischen Republiken mit dem Stavropoler Gebiet an Russlands Südrand zu einem neuen Distrikt zusammenfasste. An die Spitze dieses Föderationsbezirks setzte er Alexander Chloponin, einen 46-jährigen Unternehmer, der in der Region für Transparenz, neue Arbeitsplätze und Wohlstand sorgen soll. Rubel statt Panzer ist das Motto der neuen Doktrin. Anstelle von Waffengewalt will der Kreml auf die Verheißungen des Wohlstands setzen. Russland gibt seit einiger Zeit riesige Summen für den Kaukasus aus. Und dieses Geld ist das Einzige, was den Kaukasus an Russland bindet. Denn in jeder kaukasischen Republik ist die Wirtschaft völlig am Boden. Überall herrscht eine komplette Vetternwirtschaft, die jede Wirtschaftsentwicklung hemmt. Wirtschaft wird ersetzt durch Geld, das aus Moskau in den Kaukasus gepumpt wird. Und wenn es das Geld nicht mehr gibt, dann gibt es für Russland keinen Kaukasus mehr. Das Wirtschaftsprogramm des Sonderbeauftragten Chloponin nennt sich Höhe 5642. So hoch ist der höchste Berg im Kaukasus, der Elbrus. Skeptiker des Projekts lesen die Zahl indes für das Jahr der Verwirklichung aller wohlmeinenden Pläne als eine russische Agenda 5642. Die Landschaft im Kaukasus ist idyllisch, der Alltag mörderisch. Blutrache, Familienehre, mächtige Clans, staatliche Willkür und verfilzte Machtstrukturen sorgen für ein allumfassendes Klima der Angst und Bedrohung. Von einer Sicherheitsarchitektur unter russischer Regie keine Spur. 2009 beispielsweise war die Zahl der Terroranschläge im Nordkaukasus um 30% auf 786 Taten angewachsen. In Dagestan, wo der Anteil der Russen immer mehr schrumpft, überlebt nur jeder zweite Bezirksvorsitzende sein Amt. Anschläge und Verschleppungen gehören auch zum Alltag der Inguschen und Tschetschenen. Den Terroristen geht es dabei längst nicht mehr um Unabhängigkeit. Es ist eher eine dunkle Mischung aus Armut, Rachedurst, Verzweiflung, krimineller Energie und Dschihad, die den bewaffneten Untergrund befeuert. Alexander Tscherkassow, Kaukasus-Spezialist der Zeitung Novaya Gazeta und Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Memorial, glaubt, dass vor allem auch die staatliche Gewalt etwa in Tschetschenien Gegengewalt erzeugt. Die Untergrundkämpfer im Kaukasus bekommen immer mehr Rückhalt aus der Bevölkerung. Es gibt immer mehr, die die Extremisten unterstützen und ihnen helfen. Die Grausamkeit der Miliz füllt die Reihen der Radikalen. Wenn die staatliche Willkür endlich aufhören würde, dann würde der Zustrom zu den Rebellen langsam versiegen. Diejenigen, die jetzt im Untergrund kämpfen, sind zumeist junge Leute, die nie etwas anderes als Krieg kennengelernt haben. Das Bildungsniveau ist dramatisch gesunken im Kaukasus. Die meisten sprechen sehr schlechtes Russisch, sodass sich diese jüngere Generation nur schwer irgendwo integrieren lassen wird. Man muss dringend die soziale Situation im Nordkaukasus ändern, damit es wieder eine Perspektive für junge Leute gibt. Damit sie nicht mehr argumentieren können, dass diese Welt vernichtet werden muss, weil sie ungerecht ist. Das sieht mittlerweile eine Mehrheit der Russen ähnlich. 8 schwere Terroranschläge haben Russland in den vergangenen 10 Jahren erschüttert. Trotz ganzer Armeen von Geheimdienstlern und Polizisten. Premier Wladimir Putin versprach Vergeltung für den Anschlag. Dabei wird es höchste Zeit, eine Alternative zu Mord und Rache am Kaukasus zu finden. Und solange das nicht geschieht, wird der Terror in Russland kein Ende nehmen. Eine erschreckende Perspektive. So viel im Europareport heute.